Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il schrieb der Generalverband der China-Koreaner am 17. Dezember einen Brief an Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es, im Gebirge Paekdo, dem Gebirge der Revolution, sei der Generalismus Kim Jong-il als Sohn der Partisanen geboren und zum großen Revolutionär aufgewachsen. Lange Zeit habe er die Partei, die Armee und das Volk klug geführt und sich dabei unvergängliche Verdienste um Heimat, Volk, Epoche und Geschichte erworben. Der Generalverband der China-Koreaner und alle Landsleute in China genießen das einmalige Glück, von Generation zu Generation den großen Staats- und Heerführer und herausragenden Menschen zu haben. Sie beherzigen dieses außergewöhnliche Privileg und Glück und den großen Stolz der Kim Il-sung und Kim Jong-il-Nation und sind vom festen Willen dazu durchdrungen, unter der Führung von Kim Jong-un sicher eine neue Blütezeit der Bewegung der Auslandskoreaner einzuleiten. Für das Gedeihen der Songun-Heimat, das ewige Glück der Nation, die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes und den Sieg der Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt wünschte der Generalverband dem Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee beste Gesundheit.